Thank you. Ich bin restlos mit dir. Leck mich am Arsch. Ich mach die Nacht durch. I'm sorry. Ich bin ein Schatzstein, bitte, kommt mit mir.